1. Herr, erinnere dich an David und an all die Mühen, die auf sich nahm. 2. Er hat dem Herrn, dem Magtigen Jacobs, einen Eid geschworen und ein Gelübd abgelegt. 3. Ich werde mein Haus nicht betreten und mich nicht auf mein Bett legen. 4. Meinen Augen keinen Schlaf und meinen Leiden kein Ruhe gönnen. 5. Bisich ein Stadt für den Herrn gefunden habe, ein Wohnstadt für den Magtigen Jacobs. 6. Sie were Horten Vonner in Ephrata und fanden Sie in den Felden des Walds. 7. Last uns in sein Wohnstadt eintreten und uns vor dem Schimmelsainer fuss niederwerfen. 8. Erheb dich, Herr, und begib dich zu deiner Ruhestadt, du und dein Magtig Bundslade. 9. Dein Priester sollen mit gerechter Keit bekleidet sein, und dein Getruen sollen jubeln. 10. Am deines Knechts David willen weiser deinen Gesalbten nicht zurück. 11. Der Herr hat David einen unwiderruflichen Eid geschworen, von dem er nicht abweichen wird, einen deiner Nachkommen wird ich auf deinen Thron setzen. 12. Wenn dein Son meinen Banden mangebot, die ich sie lehren wird, bewahren, dann sollen auch ihr Son für immer auf deinem Thron sitzen. 13. Denn der Herr hat Zion Auserwählt und Israels Wohnsitz für sich begehrt. 14. Dies ist für immer mein Ruhestadt, hier wird ich wohnen, denn ich habe sie mir gewünscht. 15. Ich werde Zion reichlich segnen und ihr Armen mit Brot versorgen. 16. Ihr Priester wird ich mit Heil bekleiden und ihr Getruen sollen vor Freude jubeln. 17. Dort wird ich David Markt verlehen und meinem Gesalbten ein Lügt bereiten. 18. Sein Feinde wird ich mit Schande bedecken, doch auf im Word sein Krone glanzen.